Pingu ist das Pferd, der im Schlittschuhlauf. Pingu kann rappen und wippen auf dem Bauch. Pingu sagt, hey Mann, das kannst du auch. Pingu ist hip, Pingu ist top. Pingu haut die Schneedollars auf den Kopf. Pingu ist in, Pingu ist cool. Pingu hat alle vom Stuhl. Pingu mag Eis und wenn er keins hat, dann träumt er sich eins und isst sich satt. Und wird es ihm im Frack zu warm, dann zieht er ihn aus und hängt ihn über den Arm. Vom Stuhl.